Worüber ich schreibe. Über das Essen, den Nachgeschmack. Nachträglich über Gäste, die ungeladen oder ein knappes Jahrhundert zu spät kamen. Über den Wunsch der Makrele nach gepresster Zitrone. Vor allen Fischen schreibe ich über den Butt. Ein Schriftsteller, Kinder, ist jemand, der gegen die verstreichende Zeit schreibt. Bis ins fünfte Jahrzehnt meiner lustvoll ertragenen Schreibfrohn kaue ich zähfaserige Satzgefüge zu fügsamem Brei, brabbel in schönster Schreibeinsamkeit vor mich hin und lasse nur zu Papier kommen, was auch gesprochen, seine wechselnde Tonlage gefunden, Hall und Echo bewiesen hat. Ja, ich liebe meinen Beruf. Günter Grass, Schriftsteller, Bildhauer, Zeichner, unersättlicher Genussmensch, Mahner, begeisterter Tänzer, politisches Gewissen der Nation, SPD-Wahlkämpfer, Intellektueller, Förderer, Fordernder, Literatur-Nobelpreisträger. Günter Grass, Jahrhundertfigur. Doch wie wurde ich Schriftsteller, Dichter, Zeichner und alles zugleich auf erschreckend weißem Papier? Welch hausgemachte Hybris vermochte ein Kind zu solcher Verstiegenheit anzustiften? Denn ich war 12 Jahre alt, als für mich feststand, Künstler werden zu wollen. Künstler war Günter Grass mehr als 70 Jahre lang. Am 13. April 2015 starb er 87-jährig in Lübeck. 10 Jahre ist das nun her. Es gibt zahllose Autorinnen und Autoren, die nach ihrem Tod rasch in Vergessenheit geraten. Und Grass? Davon wird in Zukunft zu erzählen sein. Schließlich muss unser aller Roman fortgesetzt werden. Sein Weltruhm verdankte sich zum einen seinem sprachgewaltigen, mit dem Nationalsozialismus abrechnenden Frühwerk, der sogenannten Danziger Trilogie. Bestehend aus den Romanen Die Blechtrommel, erschienen 1959, Katz und Maus und Hundejahre. Zum anderen spielte Günter Grass seit den 60er Jahren eine bedeutende Rolle als moralische Instanz und politischer Redner. Beides, so Grass, wichtige staatsbürgerliche Aufgaben in der sich erst noch entwickelnden demokratisch-bundesrepublikanischen Gesellschaft. Ich habe den Ruhm als etwas, dann in dem Fall so wie er sich in Deutschland abgefeiert wird, als langweilig und enervierend empfunden und war dann froh, dass ich in der Politik etwas Nützliches damit machen konnte. Ich habe die Sozialdemokraten unterstützt in den schwärzesten Provinzen, denen die Seele füllen. Was aber bleibt? Der Dichter? Oder der öffentliche Intellektuelle? Oder beide? Wie blicken Weggefährtinnen und kritische Beobachter heute zurück auf Grass Werk und Wirken? Und wie kann ein so vielseitiges und vielschichtiges Œuvre für die Nachgeborenen lebendig gehalten werden? Oder bleibt es doch seiner Epoche verhaftet und verblasst mit der Zeit? Dieser unstillbare Hunger nach Leben. Günter Grass und die Arbeit am Vermächtnis. Feature von Beatrice Fassbender und Ulrich Rüdenauer. Beginnen wir am Ende. Fahren wir dorthin, wo Günter Grass zuletzt gearbeitet hat und wo ein großer Teil seines Vermächtnisses gehegt und gepflegt wird. Nach Lübeck in die Glockengießerstraße 21, mitten in der Altstadt. Radfahrer holpern über das Kopfsteinpflaster. Schräg gegenüber der mächtigen Backsteinfassade der Katharinenkirche duckt sich ein zartgelb verputzter, dreistöckiger Altbau mit Treppengiebel, Schaufenster und dunkelgrüner Doppeltür. Das Günter-Grass-Haus. Draußen auf dem schmalen Bürgersteig weist eine Stele den Weg. Forum für Literatur und bildende Kunst. Steht darauf. Und darunter ein Zitat von Günter Grass. Bin ich nun Schreiber oder Zeichner? Im Günter Grass-Haus, das merkt man rasch, will man sich da nicht entscheiden. Vielmehr wird der Nobelpreisträger hier als beides präsentiert, als Autor und Künstler. Und als vieles mehr. Gleich am Eingang, in einem breiten Durchgang zum Hof, wird man von einer Videoinstallation begrüßt. Grass liest sein Gedicht »Worüber ich schreibe«. Dazu flirren Bilder aus seinem Leben und aus den Verfilmungen seiner Werke über den Bildschirm. Im Innenhof stehen Skulpturen im Gras und hängen überlebensgroße Fotografien vom jungen Grass. Ein schöner Mann mit längerem dunklem Haar, noch ohne den berühmten Walross-Schnauzbart. Energiegeladen, bacchantisch, selbstbewusst. Hinten geht der Hof in das eigentliche Ausstellungsgebäude über. Hier treffen wir eine Frau, die sich seit Jahren intensiv mit Günter Grass beschäftigt. Ich bin Julia Wittmer, ich bin die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Günter Grass-Hauses und arbeite für das Grass-Haus schon seit 2014. Der Grundstein des Forums wurde allerdings bereits einige Jahre früher gelegt. Dieses Haus ist ja 2002 als Museum eröffnet worden. Günter Grass ist 85, 86 in die Nähe von Lübeck gezogen, nach Behlendorf, und hat dann die Reise in sein Sekretariat nach Berlin 10 Jahre lang unternommen. Und dann fühlte er sich schon zu alt dafür und hat dann in Lübeck ein Haus gesucht, wo er sein Sekretariat einrichten kann, und hat dieses Haus in der Glockengießerstraße 21 gefunden. Und das Obergeschoss, das wunderschöne Dachgeschoss, wo sie auch gleich noch sein werden, traumhaftes Gefühl, dort zu sein. Dort scheint die Sonne rein, es ist magisch. Also dort hat er sein Sekretariat eingerichtet und ist dann zu seinen Lebzeiten bis April 2015 immer wieder ins Haus gekommen, um hier oben zu arbeiten, und hat auch an Veranstaltungen teilgenommen. Aber auch damals schon hatte er, das ist wichtig, keinen Einfluss darauf, wie er in dem Museum präsentiert wird. Aber er war involviert, und das war natürlich ein großes Geschenk. Neben wechselnden Sonderausstellungen bietet das Haus eine ständige Schau zu den biografischen Stationen des Autors. Angefangen beim Kindheitsort Danzig, den Grass in seiner Danziger Trilogie verewigt hat und der ihn nie loslassen sollte. Mir ist dieser heimatlose Zustand, der mit einer gewissen Ruhelosigkeit verbunden ist, sogar ganz angenehm. Und das Zurückfahren gelegentlich nach Gdansk, auch das Spurensuchen von Danzig in Gdansk, ist etwas, was mir ausreicht. Was mir die Stadt und über Erinnerungsmöglichkeiten näher bringt, was mir aber auch bestätigt, dass man eigentlich nur über Dinge, die man verloren hat, so intensiv und so anhaltend schreiben kann. Und das betrifft mein Verhältnis zu Danzig und Gdansk. Gleich am Eingang betritt man eine Kulisse seines berühmtesten Romans, die Blechtrommel, und die Welt der ikonisch gewordenen Hauptfigur Oskar Mazarat. Also das ist der Kolonialwarenladen. Hier können Sie zum Beispiel mit Ihrer Nase Fragen beantworten. Wie riecht Oskars erste Liebe Maria? Sie roch immer nach Vanille. Sinnlich, haptisch, olfaktorisch, aber auch mit digitalen Tools wird man hier durch das Leben von Günter Grass geleitet. Kindheit und Kriegszeit. Die Anfänge als Bildhauer in Düsseldorf und Berlin. Paris Ende der 50er Jahre, wo die Blechtrommel entstand. Der schriftstellerische Erfolg, die Übersiedlung nach Berlin, das politische Engagement für Willy Brandt und die SPD. Die späten Werke wie »Ein weites Feld« oder die Novelle »Im Krebsgang«. Und natürlich der Nobelpreis 1999, dessen Originalurkunde hier zu bestaunen ist. Kunstwerke und Manuskripte, mit Liebe zum Detail arrangiert. Das Glück ist, wir haben halt so viele tolle Manuskriptstufen von »Im Krebsgang«. Günter Grass hat das immer in Blindband erstmal hineingeschrieben. Dann hat er das korrigiert, nochmal abgeschrieben, und dann hat er das korrigiert und dann mit der Olivetti-Schreibmaschine, die wir da hinten gesehen haben, mit dem Zweifingersuchsystem, also sehr beharrlich, stehend und auch Sätze vor sich hin sagend, indem er hin und her gegangen ist, geschrieben und geschaffen. Wenn sich ein Satz gut anhört, dann kann er auch da stehen. das sind die ersten auch prägenden Dinge für mich gewesen, dieses Arbeiten am Stein. Also auch mit der Hand und auch mit der Maschine. Ich habe die Maschine auch aufgebockt und bin dauernd in Bewegung, als würde ich mich nach wie vor um den Brocken herum von allen Seiten her nähern und ihn bearbeiten. Das sind Dinge, die sicher aus dieser Zeit geblieben sind. Aber das Grashaus, das übrigens direkt an die Willy-Brandt-Gedenkstätte grenzt, ist weit mehr als ein musealer Ort. Das Haus ist lebendig in Forschung und Vermittlung. Grass war es wichtig, ein offenes Haus zu schaffen. Offen vor allem für andere Künstlerinnen, die politisch engagiert sind, sich für die Demokratie und gegen rechts außen einsetzen. Für Künstler, die wie Grass auf unterschiedlichen Feldern und mit verschiedenen Medien arbeiten. Das wird bis heute fortgeführt. Einerseits geht es um die Pflege von Grass' Nachlass, andererseits um Verbindungslinien zu jüngeren Autorinnen, Malern, Bildhauerinnen. Für die nachfolgenden Generationen nämlich hat sich Günter Grass schon immer interessiert, hat junge Kolleginnen und Kollegen gefördert und unterstützt. Etwa mit Hilfe diverser von ihm gegründeter Stiftungen. 2005 hat er das Lübecker Literaturtreffen initiiert, das bis heute stattfindet und aus dem der alle 2 Jahre vergebene Günter Grass-Preis hervorgegangen ist. Die AutorInnen treffen sich jedes Jahr oben in den heiligen Räumen und initial war das so gedacht und lief auch so ab, dass man unveröffentlichte Texte vorgetragen und besprochen hat. Und das ist natürlich etwas, was ganz besonderes Erlebnis für die Künstler und die Künstlerinnen war und ist. Sich so zu öffnen mit etwas, was man bei sich die ganze Zeit zu Hause alleine arbeitet und sich ja auch verletzlich zu machen, aber dann halt Feedback zu kriegen und konstruktive Kritik. Beim ersten Treffen 2005 war auch Eva Menasse dabei. Heute eine preisgekrönte, kultur- und gesellschaftspolitisch aktive Autorin, deren Debütroman Vienna damals gerade erst erschienen war. Wir sind mit ihr in ihrer Wohnung in Berlin-Wilmersdorf verabredet. Ich bin ja Österreicherin und ich war ja erst 6 Jahre in Deutschland. Ich bin 99 gekommen und für mich war das alles letztlich eine fremde Welt. Ich wusste, wer Günter Grass ist. Aber wenn ich mich zwischen den beiden Titanen der damaligen deutschen zeitgenössischen Literatur entscheiden hätte müssen, hatte ich mich schon entschieden, ich gehörte zum Walser-Lager. Also literarisch habe ich Martin Walsers Bücher immer viel, viel mehr geliebt und kenne sie auch viel besser. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich die Blechtrommel zu Ende gelesen habe. Es ist fast ein Sakrileg, das zu sagen. Aber ich kannte Günter Grass als politischen Kopf und als politischen Schriftsteller. Das war mir stärker bewusst als bei Martin Walser, bei dem das ja auf eine andere Weise auch so war, aber anders eben. Das Image von Günter Grass war Anfang der Nullerjahre angekratzt. Eigentlich schon seit den 80er Jahren. Seine Einlassungen zur Politik wurden als aufdringlich und aus der Zeit gefallen wahrgenommen. Es hagelte Kritik. Seine Bücher wurden gern mit Verweis auf seine öffentliche Rolle verrissen. Jüngere Autorinnen und Autoren arbeiteten sich an ihm ab. Berühmt geworden ist Reinhard Götz' Schmähtirade in seinem Text Subito, den er 1983 beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt vorlas. Den sollen die Peinsack-Schriftsteller vertreten, die in der Peinsack-Parade angeführt von den präsenilen Chefpeinsäcken Böll und Grass von Friedenskongress zu Friedenskongress durch die Zeitungsfeuilletons und über unsere Bildschirme in der unaufhörlichen Peinsack-Polonaise ziehen und dabei den geistigen Schlamm und Schleim absondern, den das Weltverantwortungsdenken, das Wackertum unaufhörlich produziert. Oder auch Walter Kempowski, Jahrgang 1927, der sich notorisch zu kurz gekommen sah. Günter Grass im Fernsehen. So ein bisschen wie Hitler im Bunker der Reichskanzlei sieht er jetzt aus. Wenn nur der Name Günter Grass fiel, dann quoll so grüner Schaum. Ah, dieser Grass, der will uns immer mit seiner Moral und so. Und das war jetzt die Generation, meine Generation. Also Leute, die in den 70ern geboren waren, die kotzten ab, wenn das Wort Grass nur fiel. Und das habe ich alles nicht verstanden. Und weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin, wollte ich da, als ich da eingeladen wurde, dachte ich, ja klar, gehe ich da hin und gucke mir das mal an. Und das war ja dann alles ganz anders, als die Leute dachten. Auch der Schriftsteller Norbert Niemann war in Lübeck dabei und schwärmte später in seinem Nachruf von Grass unfassbarer Vitalität und Wachheit. Auf der Bühne, wenn er aus seinem Werk las, in der Dachstube des Günter-Grass-Hauses im Kreis des Lübecker Autorentreffens, bei den immer auch feuchtfröhlichen Essen mit politischen Tischgesprächen. Dann, nahezu im selben Atemzug, erinnere ich mich an seine außerordentliche Kollegialität, die nicht allein darin bestand, dass er uns nachkommenden Schriftstellerinnen und Schriftstellern über die Distanz des Ruhms und des Alters hinweg stets auf Augenhöhe begegnete, als einer unter seinesgleichen. Es war ihm auch immer ums Ganze, um die Sache der Literatur zu tun, dafür Sorge zu tragen, dass es mit ihr weitergeht, weitergehen kann. Der alte Grass, der war kein Moralapostel. Natürlich steckte der Moralapostel in ihm drin, aber er war schon so alt und so gesättelt und besänftigt, dass er sich wirklich wieder liebende Vater bis Großvater zwischen diese jungen Autorinnen und Autoren gesetzt hat und mit ihnen über Texte gesprochen hat. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und das bleibt für mich beeindruckend, weil das wäre einem Martin Walser niemals eingefallen, sich mit irgendwas zu beschäftigen, was jemand geschrieben hat, der sein Enkel sein könnte. Das konnte so weit gehen, dass er Texten eine entscheidende Wendung gab. Oder auch mal, wie nebenbei, einen passenden Buchtitel aus dem Ärmel schüttelte. Ich habe damals nach Vienna, nach meinem ersten Roman, an einem Erzählungsband zu den Todsünden gearbeitet und jede Erzählung sollte eine moderne Todsünde sein. Und da habe ich zweimal bei diesen Treffen aus Texten, die gerade entstanden, gelesen. Und ich sehe ihn da noch sitzen mit der Pfeife und dann hatte ich fertig gelesen und sein erster Kommentar war: Meine Liebe, das sind doch eigentlich lässliche Todsünden. Und dann war Pause und alle guckten so und er sagte, kannst du gleich als Titel nehmen. Überhaupt seien ihr diese Tage und Nachmittage auf dem Dachboden des Grashauses immer noch wahnsinnig präsent, sagt Eva Menasse. Sie rieche sogar noch seine Pfeife. Am letzten Abend, wenn alles vorbei war, hat man dann dieses Danziger Goldwasser getrunken, irgend so ein Schnaps. Und ich sehe ihn auch immer kleiner und schwächer werden am Arm von Ute Grass, die ihn immer chauffiert hat. Ich habe das schon präsent, aber wie eben so wie an einen guten Opa, den man hatte. Und im Moment denke ich mir, das ist so her wie eine vergangene Zeit. Bei politischen Diskussionen war Widerspruch durchaus willkommen. Grass suchte die Reibung. Er wollte mit Argumenten überzeugen oder überzeugt werden. 2006 machte Grass öffentlich bekannt, als Jugendlicher der Waffen-SS angehört zu haben. 2012 meldete er sich mit einem äußerst kontrovers aufgenommenen Israel-Gedicht zu Wort. Beides sorgte im In- und Ausland für hitzige Debatten bis hinein in höchste politische Kreise. Ende einer moralischen Instanz. Fehlbar und verstrickt. Es ist ein ekelhaftes Gedicht. Durchschaubares Schmierentheater. Ein an seiner Schuld würgender Poet. Dichter im Abseits. Grass erhält Einreiseverbot in Israel. Und natürlich wurde auch in der Lübecker Autorenrunde leidenschaftlich darüber diskutiert. Grass war Gegenwind gewöhnt. Seit den 60er Jahren schien er manchmal geradezu die stürmischsten Diskursfelder aufzusuchen. Er hielt das alles aus, weil es ihm um die Sache ging. Da gibt es ein schönes Zitat von Josef Vogel, der sagt immer, Schriftsteller sind Experten für das Generelle. Und daher kommt das, dass Schriftsteller in solche Rollen reinwachsen. Das ist ja auch kein Zufall, warum manche so werden, dass man ihnen zuhört und andere nicht. Das hat schon auch immer einen Bezug zum Werk, würde ich sagen. Oder auch zu der Art, wie sie Öffentlichkeit adressieren. Doch wann und wo wurde Günter Grass zu dieser öffentlichen Figur? Zu einem, dem man zuhörte, der zuweilen mehr Zeit auf Wahlkampfbühnen als am Schreibtisch verbrachte. Zu diesem Generalisten, der sich zu allem äußern wollte und zu allem äußern konnte, weil er sich diesen Namen gemacht und einen donnernden Ruf erworben hatte. Nietstraße 13, das war das Haus von Günter Grass, in dem er in den 60er Jahren wohnte. Und es ist besonders interessant, weil er hat Uwe Jonsson dann eine Arbeitswohnung verschafft, direkt nebendran. Jedenfalls fand in Friedenau, in Berlin-Friedenau in den 60er Jahren, das Kerngeschehen des bundesdeutschen Literaturbetriebs statt. Der Literaturhistoriker, Kritiker und Autor Helmut Böttiger gehört zu den großen Kennern der Nachkriegsliteratur. Und Günter Grass nahm zu dieser Zeit eine, wenn nicht die zentrale Rolle in der von Männern dominierten westdeutschen Literaturszene ein, die hier ihr Zentrum hatte, in diesem gediegenen Stadtteil zwischen Schöneberg und Steglitz, auf der Insel West-Berlin. Es entwickelte sich in Friedenau so eine kleine Schriftstellerkolonie. Also hier wohnten auch Nicolas Born, Hans-Christoph Buch, Hans-Magnus Enzensberger, auch Max Frisch war in den 70er Jahren dann hier um die Ecke. Also es war hier schon ein Konzentrat. Das wurde noch gesteigert durch die Wolfsche Bücherei, die Buchhandlung um die Ecke an der Bundesallee, die ein wichtiger Treffpunkt war. Und der Buchhändler Keller, der auch schräg gegenüber lag. Und es gab vor allem neben dem Buchhändler Keller die Kneipe Bundeseck, in der sehr viele relevante Szenen stattfanden. So wird zumindest im Nachhinein erzählt. Das ist heute eine Rote Kreuzstation. Hier also, in dieser Backsteinvilla in der Niedstraße 13, lebte Grass. Sie bot genug Platz und hatte sogar etwas Repräsentatives. Das passte zu der führenden Rolle, die der Autor der Blechtrommel innerhalb dieser Autorenrunde spielte. Er war der Spiritus Rector. Alleine schon aufgrund seines Ruhms, den er sich erschrieben hatte. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, welche Wirkung die Blechtrommel 1959 hatte. Es ist der bedeutendste deutschsprachige Roman nach 1945. Und er war in den 50er Jahren eine absolute Sensation, weil er alles hinweggefegt hat, was an Restauration, an dumpfen Mief der 50er Jahre da war. Wenn man sich den Zeithintergrund wirklich vor Augen führt und wirklich historisch denkt, dann ist es vollkommen klar, dass diese Adenauer-Republik durchdrungen war von den alten Nazis, dass da überhaupt nichts an Demokratisierung passiert ist und dass es extrem mühsam war, kleine demokratische Errungenschaften hinzubekommen. Und die Blechtrommel hatte eine Sprache, die hatte mit der Adenauer-Republik überhaupt nichts zu tun. Sie war wild, anarchisch, knüpfte an die Tradition der Weimarer Republik an, an die Schreibweise Alfred Döblins. Es war das Theater der Stadt, die dramatische Kaffeemühle, die meine Neuartigen erstmals auf unserem Dachboden ausprobierten, ich möchte sagen, ans Manierierte grenzenden Töne, in ihre Abendsonnenfensterscheiben lockte. Nach wenigen Minuten verschieden geladenen Geschreis, das jedoch nichts ausrichtete, gelang mir ein nahezu lautloser Ton und mit Freude und verräterischem Stolz durfte Oskar sich melden, zwei mittlere Scheiben im linken Foyerfenster hatten den Abendsonnenschein aufgeben müssen, lasen sich als zwei schwarze, schleunigst neu zu verglasende Vierecke ab. Das war wirklich ein Sprung ins Offene, in die Gegenwart und auch extrem lebendig, anarchisch, bunt, mit einer gewaltigen Sprachlust, die man in den 50er Jahren in Deutschland überhaupt nicht kannte. Und es wirkte für viele wie eine Befreiung. Es gelang mir innerhalb einer knappen Viertelstunde, alle Fenster des Foyers und einen Teil der Türen zu entglasen. Vor dem Theater sammelte sich eine, wie es von oben aussah, aufgeregte Menschenmenge. Es gibt immer Schaulustige. Also diese Lesung von Günter Grass, der vollkommen unbekannt war, bei der Gruppe 47 1958 aus dem Manuskript der Blechtrommel, das ist eines der wirklich ganz großen Ereignisse der bundesdeutschen Literaturgeschichte, weil alle, die da anwesend waren, wussten in dem Moment, jetzt passiert wirklich etwas ganz Neues. Das ist der Beginn einer neuen Literatur. Etwas ganz Neues war dann auch der öffentliche Intellektuelle und Wahlkämpfer, zu dem Grass in Berlin wurde. Man kann sagen, dass Heinrich Böll und Günter Grass in den 60er und 70er Jahren eine Rolle übernahmen, also des gesellschaftlich engagierten Schriftstellers, die auch gesellschaftlich notwendig war. Und sie haben diese Rolle des Schriftstellers, der sich einmischt in politische Fragen, geprägt. Sie sind da Symbolfiguren für die sich demokratisierende Bundesrepublik. Das kann man eindeutig so sagen und sie hatten da auch eine sehr wichtige Funktion. Dieses Engagement ging einher mit dem langsamen Aufstieg eines Politikers, der während des Kriegs im norwegischen Exil politisch aktiv gewesen war. und der von Rechten und Konservativen als vaterlandsloser Geselle denunziert wurde. Einer der Hoffnungsträger war Willy Brandt, der Kanzlerkandidat der SPD, regierender Bürgermeister in Berlin. Und Grass hat sich dann am Wahlkampf für Willy Brandt 1965 beteiligt. Und er hatte Erfahrungen als ein Flüchtling aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, wie nach 1945 sich die politischen Diskussionen entwickelten. Und er hatte sehr glaubwürdig dargestellt, dass er mit den alten Nazis nichts zu tun haben wollte, aber dass die Kommunisten und die Nazis für ihn in dem Fanatismus und dass die irgendwie fast austauschbar waren. Und er hat die besonnenen alten Sozialdemokraten schon nach 1945 direkt als die vernünftigsten wahrgenommen. Und das wurde dann aktualisiert im Wahlkampf für Willy Brandt in den 60er Jahren. Und das war zuerst eine nachvollziehbare Entscheidung, sich auch in die Politik einzumischen, weil die Diskussionen, die geführt werden mussten, die wurden eigentlich nur bei den Schriftstellern geführt, aber nicht im Parlament in Bonn. Und auf diesem Weg hat sich Grass politisiert. Ich will nicht mehr sagen müssen, der sieht nur so aus, getan hat er das, vergessen hat er jenes. Vielmehr will ich von jemand erzählen, der noch nichts getan hat, der gerade jetzt anfängt, jung und ganz blank ist, ein bisschen töricht und verbockt, aber neugierig, was wohl kommen mag. Heiter bis wolkig, mäßig schwankende Kurse, albern wechselnde Moden, Kleinkram und Kompromisse, Schulen so viele, dass blöd bleiben Kunst wird. Also solide, etwas farblose Sozialdemokratie. Das wäre ein... Und es ist ein interessanter Moment, der auch an seiner Literatur zu beobachten ist. Die Grass-Exegeten wehren das immer ab, aber das... Der erste literarische Text, den Grass veröffentlicht hat, nach seiner Danziger Trilogie, nach seiner berühmten Trilogie, seine ersten drei Prosa-Bücher, das war der Roman Örtlich betäubt 1969. Und das ist wahrscheinlich das schlechteste Buch, das er überhaupt geschrieben hat. Der Frieden hat seinen Preis. Unsere Freiheit wird uns nicht geschenkt. Wenn wir heute nachgeben, sind wir morgen dran. Habe ich gelesen. Napalm verhindert den Einsatz nuklearer Kampfmittel. Die Lokalisierung des Krieges ist ein Sieg der Vernunft. Mein Vater sagt, gäbe es nicht die Atombombe und so weiter, wäre der Dritte Weltkrieg schon längst. Recht hat er. Lässt sich beweisen. Wir sollten dankbar sein und Gedichte schreiben, die erst übermorgen wirken, wenn sie wirken. Wenn sie wirken. Da setzt er sich zum Teil auch mit der Studentenbewegung auseinander, der 68er-Bewegung. Und man merkt da eine... Ja, innere Berufung zum Sozialdemokraten, die seiner Literatur eher geschadet hat. Also dieses wilde Anarchische war verschwunden und es trat dann etwas Reflektiertes, etwas Besonnenes an diese Stelle. Im Nachhinein muss man sagen, dass Grass in vielem, was er über die 68er sagte, durchaus recht hatte. Aber man merkt, dass seine Literatur sich verändert hat. Und das ist auf jeden Fall so zu konstatieren. Er hat später literarische Texte geschrieben, die durchaus seine Sprachlust und seine Sprachgewalt wieder sehr schön vergegenwärtigt haben. Aber das Eintreten für die Sozialdemokratie hat sich als politische Haltung verselbstständigt. Auch heute mischen sich Autorinnen und Autoren immer wieder in öffentliche Debatten ein. Helmut Böttiger sieht darin aber nur bedingt ein Erbe von Günter Grass. Ich glaube, dass diese Haltung von Grass und auch Böll, auch politisch Partei zu ergreifen, dass die in den 60er, 70er Jahren absolut notwendig war. Und sie hatten da auch eine enorme Funktion und Bedeutung. Diese Rolle des Schriftstellers, der sich auf dem Podium zu allen möglichen Fragen äußert und sich im Gespräch hält, die ist dann allerdings seit den 80er Jahren in etwas anderes übergegangen, dass das auch zum Markenzeichen eines Schriftstellers wird, dass er in der Öffentlichkeit erkennbar ist, dass er einen Namen hat als einer, der sich zu Wort meldet, der Diskussion auslöst, Diskurse bestimmt. Das ist etwas anderes als das, was Grass und Böll in den Anfängen der Bundesrepublik versucht haben, wo es tatsächlich eine Leerstelle des Politischen gab. Wir lassen Friedenau hinter uns und fahren weiter. Ganz an den südwestlichen Rand Berlins, an den Wannsee. Hier hat der Autor und Literaturwissenschaftler Walter Höllerer, den Helmut Böttiger mal den Erfinder des modernen deutschen Literaturbetriebs genannt hat, 1963 das LCB gegründet, das Literarische Kolloquium Berlin. Ein Begegnungsort für die internationale Literaturwelt im damals abgeschnittenen Westberlin. Günter Grass, der mit Walter Höllerer eng verbandelt war, ging hier ein und aus. Höllerer war einer der ersten, der Günter Grass auch veröffentlicht hat in den Akzenten. Die beiden haben ja eine bewegte Geschichte zusammen und das LCB ist auch deswegen besonders geeignet, nicht nur weil Günter Grass hier natürlich oft aufgetreten ist, so in der Mutter aller Literaturhäuser quasi, sondern dass er auch schon bevor das LCB überhaupt gegründet wurde, hier als Literaturlehrer etabliert wurde sozusagen von Walter Höllerer. Und zwar haben die zusammen mit so tollen Leuten wie Peter Weiß, Peter Rühmkorff und Hans-Werner Richter hier quasi die erste Literaturwerkstatt überhaupt ins Leben gerufen. Das von Höllerer etablierte Literarische Kolloquium Berlin existiert bis heute. Einen Steinwurf vom S-Bahnhof Wannsee entfernt, hinter einem schmiedeeisernen Tor. Die imposante Villa liegt auf einem Hügel oberhalb des Sees, mit altem Baumbestand und hellen Kieswegen. Naheliegend, dass wir uns dort mit einem engen Vertrauten und Mitarbeiter von Günter Grass treffen. Also mein Name ist Dieter Stolz und ich bin Literaturwissenschaftler, freischaffender Lektor. Deswegen sitze ich wahrscheinlich heute hier, viel mit Günter Grass zu tun gehabt, also von den Anfängen meiner wissenschaftlichen Beschäftigung über verschiedene andere Aktivitäten, die sich dann daraus ergeben haben, hinweg. Die anderen Aktivitäten, das wären zum Beispiel meine Arbeiten als Rechercheur für Günter Grass. Also ich habe für ihn 2 Jahre lang in Archiven, zum Beispiel im Fontane-Archiv oder in der Treuhandanstalt, recherchiert für den Roman Ein weites Feld auf seinen Auftrag hin. Für Milliardenbeträge bürgte die Treuhandanstalt. Ihr Schatten fiel auf vieltausend einst volkseigene Betriebe, Liegenschaften, Parteibesitztümer, reformbelastetes Junkerland in unermesslicher Hektargröße, auf 7000 geplante Privatisierungen und 2,5 Millionen gefährdete Arbeitsplätze. Selbst die knappe Formel des Treuhandchefs, die der in Auftrag gegebenen Denkschrift als Motto dienen sollte, schnell privatisieren, entschlossen sanieren, behutsam stilllegen, wollte, so oft Fonti diese Beschwörung wiederholte, nichts Lebendiges auf die Beine stellen. Alles, sogar die Hoffnung, ersoff in Zahlen. Und danach haben wir uns dann angefreundet. Ich bin mit ihm auf Reisen gegangen, bis ich dann am Ende, als Helmut Friedinghaus, sein eigentlicher Lektor, wegen Krankheit ausgeschieden ist, leider ein liebenswerter Mensch, bin ich dann auch in seine Fußstapfen getreten und habe eben auch lektoriert für Günter Grass in seinen letzten Jahren und Autorenwerkstätten geleitet, besser gesagt in seinem Zusammenhang auch die Übersetzerwerkstatt, die er oft abgehalten hat, quasi nach jedem großen Werk. Und so habe ich ihn dann eben auch in verschiedensten Rollen kennengelernt, kommend von der Literatur hin auch zu seinem Leben. Schon der Beginn dieser, wie Dieter Stolz es nennt, väterlichen Freundschaft war sehr ungewöhnlich und womöglich symptomatisch für den umtriebig neugierigen und offenen Grass. Das war Anfang der 90er Jahre. Stolz hatte gerade seine Doktorarbeit beendet über das Werk von Günter Grass. Ich wollte schon hören, was der Autor denn dazu sagt, was ich da in 3-4 Jahren zu Papier gebracht hatte. Und dann hat mir seine damalige Sekretärin Eva Hönisch einen gar nicht so leicht zu bekommenen Termin verschafft. Und zwar saßen wir beide, Günter Grass und ich, dann auf der Rückbank eines Autos, auf einer Autofahrt von Berlin nach Dresden, wo er eine Ausstellungseröffnung hatte. Und das Ziel war eigentlich, auf dieser Rückbank dann über meine Doktorarbeit und die Gliederung zu reden. Dazu sind wir gar nicht gekommen, weil wir über alles Mögliche geredet haben, aber nicht über meine Doktorarbeit. Und erstaunlicherweise haben wir uns da auch ganz gut verstanden, denn das war ehrlich gesagt von beiden Seiten aus vorher nicht zu erwarten gewesen. Denn ich hatte so die letzten Jahre meiner Arbeit auch die ganzen Essays und Reden von Günter Grass lesen müssen, schon wegen der Wiedervereinigungsphase, in der wir uns damals da getroffen haben, denn da gab es ja keine Fernsehsendung ohne Günter Grass. Und jetzt stehen wir kurz vor dem ersten greifbaren Ergebnis dieser gedankenlosen, sich allein aufs Geld verlassenden Politik, die Einführung der D-Mark in die DDR und das mit katastrophalen Folgen haben, das zeichnet sich jetzt schon ab. Die Wirtschaft und die Menschen der DDR sind nicht vorbereitet darauf. Wenn vor einem halben Jahr noch im November berechtigte Freude herrschte, sogar diese deutsche Revolution Momente von Humor in sich hatte, bis in die Plakate, nein, so ist das eben ein halbes Jahr später einer Freudlosigkeit gewichen. Ängste sind geweckt worden. Die Leute schauen ungewiss in ihre Zukunft und mittlerweile auch in beiden deutschen Staaten. Und das geht alles in die Verantwortung des Herrn Kohl, der unbedingt als deutscher Einigungskanzler in die Geschichte eingehen will. Mir war sein damaliger Standpunkt eher suspekt, weil ich war einer von denen, die sich ganz naiv erstmal freuten über den Zusammenbruch der Mauer und alles, was da möglich war seitdem. Während er da ja doch immer den großen Bedenkenträger eher zur Schau gestellt hat und das auch ganz ehrlich so meinte, wurde von vielen, auch von mir damals noch so eher als Schwarzseher der Nation gesehen, während er im Nachhinein vielleicht in bestimmten Aspekten auch durchaus ein Hellseher war. Für einen Moment legte Grass sogar seine Vorbehalte gegen Kritiker und Literaturwissenschaftler ab, von denen er nicht selten als Scheißgermanisten sprach, die ohne das Primäre, die Literatur, ihre sekundären Absonderungen gar nicht schreiben könnten. Zum Erstaunen aller, die ihn nur als Medienfigur kennen, ist Günter Grass ein guter Zuhörer, einer, der sich wirklich interessiert auch für, oder war, muss man ja leider sagen, der sich wirklich interessiert für die Hintergründe, auch für das Privatleben der Leute, die ihm näher kommen. Und das passt natürlich so gar nicht zu den Klischeebildern, die man so aus der Öffentlichkeit kennt, mit dem sauertöpfischen Moralapostel, der da den Zeigefinger hebt und den Leuten sagt, wo es lang geht. Es ist wirklich nur eine Facette dieser Persönlichkeit. Auch wenn es um die konkrete Arbeit ging, um das Lektorat neuer Texte, fühlte sich Dieter Stolz als Sparringspartner ernst genommen. Ich hatte immer das Gefühl, dass da ganz offene Ohren auf die offenen Worte treffen. Und da wir uns ganz schnell, auch weil wir uns inzwischen auch gut verstanden haben, einig darüber waren, dass es nicht darum geht, sich gegenseitig Honig in den Mund zu schmieren oder als Klakör zu arbeiten, wenn man denn als Lektor arbeitet, hat er im Grunde das sogar eingeklagt. Großen Respekt zollte Günter Grass auch seinen Übersetzerinnen und Übersetzern. Er bestand auf persönlichen Austausch mit ihnen. Die Verlage mussten sie für jedes neue Buch aus aller Welt zusammentrommeln. Und dann ist Grass mit der Gruppe den Text Satz für Satz durchgegangen. Also er hat immer gesagt, die Übersetzer, die penetrieren mich, die sind genau das, was ich brauche sozusagen. Also da fühle ich mich ernst genommen in meiner Arbeit als Schriftsteller, wo Wort für Wort wirklich gesetzt wird und wichtig ist. Mindestens ebenso wichtig war Günter Grass sein Einsatz für verfolgte Autorinnen und Autoren. 2002 wurde er vom jemenitischen Präsidenten zu einer mehrtägigen Reise durch das Land eingeladen. Auch Dieter Stolz war dabei und erinnert sich an einen kulturpolitischen Coup. Wir waren dann eingeladen beim Präsidenten des Landes und da sollte Grass einen Kulturorden verliehen werden. Und Grass hat dann, bevor er diesen Orden überreicht bekommen sollte, den Präsidenten kurz zur Seite genommen, hat ihm gesagt, ja, das wäre schön und gut und würde sich auch geehrt fühlen. Er würde diesen Orden aber nur dann annehmen, wenn er ihm jetzt versprechen würde, dass ein jemenitischer Autor, der gerade ein Buch geschrieben hätte, was ihn an die Blechtrommel erinnern würde, wo er jetzt ständig gepeinigt würde mit Vorwürfen von Pornografie und Gotteslästerung, dass der aus Angst um sein Leben das Land verlassen musste und in einem Land, sagte Grass dann zu dem Präsidenten vor laufender Kamera, in dem junge Autoren aus den gleichen Gründen, wie er damals für die Blechtrommel kritisiert wurde, so viel Angst sogar entwickeln würde, um dann das Land verlassen zu müssen. Das wäre doch ein Land, in dem er keinen Kulturorden annehmen würde. Aber wenn er jetzt öffentlich dazu aufrufen würde, dass dieser Mann natürlich freies Geleit hätte zurückkommen könnte und auch unter dem Schutz des Staates stehen würde, dann wäre das überhaupt kein Problem für ihn. Dann würde er sich hier wie in Abrahams Schoß fühlen und das wäre alles sicher. Und der Autor würde das wahrscheinlich auch gut finden. Dann klappte natürlich bei dem Präsidenten die Kinnlade runter und der Zweck dessen, was er da eigentlich erreichen wollte, war völlig verfehlt. Dieser Schriftsteller konnte auch wieder zurück ins Land. Ich weiß nicht, ob das auf die Dauer für ihn gut war oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber es hatte zumindest dann auch im Sinne dieser kommunikativen Macht plötzlich Auswirkungen, was er da spontan macht. Und solche Dinge haben mich beeindruckt. Dass Günter Grass in seinem späteren Leben so selbstbewusst mit Staatsoberhäuptern umspringen würde, habe sich zu Beginn dieser Autorenkarriere nicht vermuten lassen, so Dieter Stolz. Das Politische spielte in diesen ganz frühen Jahren noch keine Rolle. Der Antrieb war ein anderer. Er wollte etwas schaffen. Er wollte wirklich aus seiner kleinbürgerlichen Existenz kommend ein unübersehbares Manifest setzen für das, was er als Künstler kann. Und er hat das irgendwann mal ganz schön beschrieben in seinen autobiografischen Schriften, diesem Erinnerungsbuch beim Häuten der Zwiebel. Da blickt er auf diese Zeit zurück und sagt, also mich haben irgendwie drei große Hungermetaphern angetrieben. Der eine ist keine Metapher, nämlich das ist der ganz reale Hunger, den man hat und den man befriedigen muss, gerade in der direkten Nachkriegszeit. Und dann sein Hunger nach Liebe, um nicht zu sagen nach Sex. Also er war wirklich durchaus dem weiblichen Geschlecht sehr zugetan, kann man sagen. Würde heute einige Diskussionen auslösen, glaube ich, wie damals darüber gedacht wurde. So. Aber da hat er nie einen Hehl draus gemacht, dass das ein entscheidender Antrieb war. Und daneben als dritter Hunger dann eben der Hunger nach Kunst, diese absolute Besessenheit, etwas zu schaffen, was bleibt, sozusagen. Die Leidenschaft, der Hunger. Das scheint Günter Grass nie losgelassen zu haben, egal in welcher Form er sich zu Wort gemeldet hat. Ob als Autor, als Künstler oder als politische Stimme. Lübeck. Noch einmal zurück zum Grasshaus, wo auch die Günter- und Ute-Grass-Stiftung ihren Sitz hat. Dort treffen wir deren Leiterin, die sich wie kaum eine zweite um das Fortwirken des Werkes von Günter Grass kümmert. Mein Name ist Hilke O'Soling und ich habe im Oktober 1995 angefangen, für Herrn Grass als Sekretärin zu arbeiten. Und im Laufe unserer Zusammenarbeit, die eigentlich immer noch weitergeht, nur dass er sich seit ein paar Jahren nicht mehr beteiligen kann, habe ich nach und nach immer mehr Aufgabenbereiche zusätzlich übernommen. Bereits zu Lebzeiten von Günter Grass hat sich Hilke O'Soling schon bald um Ausstellungen gekümmert, um sein grafisches und bildhauerisches Werk. Und dann hat Herr Grass ja auch in Lübeck noch mehrere Stiftungen gemacht. Die Stiftung zugunsten des Roma-Volks und die Wolfgang-Köppen-Stiftung und schließlich die August-Bebel-Stiftung. Bevor er dann auch noch eine Günter- und Ute-Grass-Stiftung gegründet hat. Und Aufgabe der Günter- und Ute-Grass-Stiftung ist es, das Lebenswerk von Günter Grass zu verwalten. Wir sitzen beinahe unterm Dach. Schiefe Wände, eine niedrige Decke, die von hellblau gestrichenen Balken gestützt wird. Vor einer Küchenecke führt eine schwarze, steile Metalltreppe noch eine Etage höher hinauf. Auf zwei Tischen liegen Akten, Bücher, Unterlagen, Bilder. Fast wirkt es so, als wäre Günter Grass nur eben mal nach unten gegangen und gleich wieder zurück. Was er hier gemacht hat, ist, er hat sehr viele Interviews gegeben, er hat sehr viele Gäste getroffen, er hat an kürzeren Texten gearbeitet, also zum Beispiel an Briefen sowieso, aber auch an Reden. Und er hat im Haus an vielen Veranstaltungen teilgenommen. Schon immer war Grass' Terminkalender prall gefüllt gewesen. Und die Verleihung des Literaturnobelpreises 1999 hat das Interesse an seiner Person nur noch intensiviert. Es gab allerdings ein paar Regeln. Wenn es etwa um St. Pauli oder den SC Freiburg ging. Für Herrn Grass waren Fußballspiele so wichtig, dass er seine Terminplanung sogar danach gerichtet hat. Und je nachdem, welche Entwicklung seine Lieblingsmannschaften dann genommen haben, mussten wir gelegentlich sogar unsere Terminplanung umwerfen. Doch selbst während der Fußballsaison empfing Günter Grass fast täglich Besuch. Also wenn Herr Grass hier gewesen wäre, hätte er vermutlich auf dem Stuhl neben Ihnen gesessen. Auf dem Tisch wäre ein Aschenbecher gewesen. Er hätte mindestens eine Schachtel Streichhölzer dabei gehabt und mindestens eine Pfeife. Vermutlich hätte er ein Glas vor sich gehabt, in dem häufig Apfelsaft gewesen wäre. Und hier, wo ich sitze, hätte wahrscheinlich ein Gesprächsgast gesessen. Das hätte irgendjemand aus der Hansestadt Lübeck sein können oder jemand, der von anderswo angereist war. Ja, das für mich immer wieder Verblüffende war, wie vielseitig Herr Grass sich in solchen Gesprächen auf seinen Gesprächsgast eingestellt hat. Wir haben also gestandene Redakteure hier gehabt, die trotzdem ihren Faden verloren haben vor Respekt. Wir haben ganze Schulklassen zu Gast gehabt. Wir hatten die dänische Königin zu Besuch. Wir hatten viele Politiker hier, viele Autoren hier. Und eigentlich haben sich viele hier sehr wohl gefühlt. Also ich glaube schon, dass Herr Grass alleine durch diesen Raum einen Schatz geprägt hat, von dem ich hoffe, dass wir möglichst viel noch lange erhalten können. Bei all diesen sozialen Verpflichtungen hat Grass sein literarisches Werk fortgeführt. Der Hunger nach Kunst hat ihn auch im hohen Alter angetrieben. Ich würde sagen, er war ein sehr fleißiger Künstler und er hat täglich gearbeitet. Ich schreibe im Stehen, laufe viel hin und her dabei, rede laut vor mich hin, nehme weder Hasch noch sonstige Mittel zu mir, allenfalls Kaffee oder Tee, Alkohol nur am Abend, nachdem der Schreibprozess abgeschlossen ist. Ja, und Fleiß gehört dazu, Sitzfleisch und die eine Tugend, die Sie bei einem fabelhaften deutschen literarischen Figur nachlesen können, dem Baron von Münchhausen. Wenn Sie sich erinnern an die Geschichte, da ist er mit seinem Pferd in einen Sumpf geraten und zieht sich nun am eigenen Schopf aus dem Sumpf raus und muss noch sein Pferd dabei zwischen den Schenkeln halten. So geht es einem Schriftsteller jeden Morgen, wenn er vor dem weißen Blatt Papier steht. Bei ihm kam hinzu, also zumindest während ich für ihn gearbeitet habe, ich habe ja angefangen, als er 68 Jahre alt war, war die Arbeit, die er getan hat und seine permanente Tätigkeit der glücklichste Zustand. Wenn er tatsächlich mal in einer Verfassung war oder inhaltlich gerade Schwierigkeiten hatte, seine Arbeit fortzusetzen, dann war das für ihn kein glücklicher Zustand. Er war tatsächlich in der Lage, sich seine Arbeit so zu gestalten, dass jeder Teil seiner Arbeit, egal ob er an einem Text gearbeitet hat, ob er eine Zeichnung gemacht hat, ob er darüber nachgedacht hat, was er nach dem aktuellen vielleicht als nächstes hätte tun können oder wohin er vielleicht mal reisen wollte. Das waren für ihn Zeiten, an denen er Vergnügen hatte. Zum Abschied habe ich meine Tinte umgestürzt. Soll doch jemand, der mir nachkleckert, das Fässchen auffüllen und sich die Finger schmutzig machen, schreiben färbt ab. Und was bleibt nun von dem Schriftsteller Günter Grass? Dem Künstler, dem politischen Sich-Einmischer, dem Leidenschaftler. Ja, wenn sie dann sterben, dann sind sie erstmal weg, komplett. Also als würde die Welt auch durchatmen, dass der Star jetzt endlich weg ist und dieses riesige Licht ausgeknipst ist. Was bleibt von Schriftstellern, das weiß man ehrlich gesagt eh nie. Es gibt ein sehr rührendes Interview, was er mal, ich weiß gar nicht genau, relativ kurz vor seinem Tod einer Frau gegeben hat, die danach gefragt hat, ja, was bleibt denn, was glauben Sie denn, was bleibt von Ihrem Leben, Ihrem Lebenswerk? Und da habe ich ihn sehr nachdenklich gesehen. Er hat ja auch manchmal, bevor er geantwortet hat, sehr lange Kunstpausen gemacht, um darüber nachzudenken, wie er antwortet, was er antwortet. In dem Fall hat er dann geantwortet, ach, wenn es mir gelungen ist, 2, 3 Bücher zu schreiben, die kommende Generation noch in die Hand nehmen, dann wäre das schon was. So. Also das war ihm wichtig, das auch weiterzugeben an kommende Generationen. Was von ihm bleibt, ist ganz leicht zu beantworten. Er ist wirklich ein großer Schriftsteller, der mit der Blechtrommel ein Jahrhundertwerk geschrieben hat. Und ich würde nur jedem empfehlen, die Blechtrommel wirklich zu lesen. Ich finde auch die Hundejahre, das fand Grass selber sein bestes Buch, und die Novelle Katz und Maus überragend. Aber auch später das Treffen in Telgte ist eine wunderschöne Erzählung über die Erfahrungen in der Gruppe 47. Also Grass ist ein großer Schriftsteller, der eine eminente literaturgeschichtliche Bedeutung hatte. Und wenn man historisch denkt, was absolut notwendig ist und nicht nur auf die unmittelbare Gegenwart bezogen denkt und auf die Wellenschläge und Diskursausläufer, die die unmittelbare Gegenwart betreffen. Man kann die Gegenwart nur verstehen, wenn man weiß, wo sie herkommt, wo ihre Wurzeln sind. Und da sind so Bücher wie die Blechtrommel wirklich ganz große Erkenntnisinstrumente. Die Blechtrommel ist zeitlos, um das Entstehen und den Verlauf der Shoah und des Zweiten Weltkriegs zu verstehen und auch das Thema Flucht und Vertreibung zu verstehen. Der Krebskrank oder die Rettin, die schon Klimawandel vorwegnimmt und darauf aufmerksam macht, wie wichtig es ist, dass wir uns als Menschheit um unsere Umgebung, Natur und unseren Planeten kümmern. Und dann ist natürlich auch ein wunderschöner Aspekt, dass er die deutsche Sprache so gefeiert hat. Grimms Wörter, seine Gedichte, das alles bleibt. Ich würde sagen, das ist auf absehbare Zeit zeitlos. Anders als viele Schriftsteller, die einfach einen großen Schriftstellerfußabdruck hinterlassen, hat Günter Grass einen doppelten Fußabdruck hinterlassen, nämlich den auch als politisches, als Zoon Politikon oder als politische Zeitgenosse, als Public Intellectual. Das gehört bei ihm untrennbar zusammen und bei dem Temperament und der Leidenschaft, die er als Mensch auch gehabt hat, passt das auch total. Oskar, der bei der nationalsozialistischen Versammlung sich unter der Tribüne versteckt und die Nationalsozialisten aus dem Takt bringt und zum Walzertanzen bringt, ist natürlich ein super starkes Bild für das Trommeln gegen rechts. Das, was Günter Grass immer wichtig war, der Erhalt der Demokratie, die Belebung der Demokratie und Verteidigung der Demokratie und der Einsatz für Minderheiten. Die Tatsache, dass es das Günter Grass-Haus gibt, zeigt schon, dass Grass mehr als nur die Blechtrommel ist. Und es wird weiterhin auch im Grass-Haus immer wieder zu verschiedenen Künstlern Ausstellungen geben, die zeigen, dass eben Künstler nicht nur auf Worte begrenzt sind, sondern auch andere Anregungen in ihrem Werk umsetzen und darauf reagieren und auf ihre Art und Weise wieder Kunst lebendig machen. Riese mit Sprüngen, glaube ich, trifft es ganz gut. Ich habe dann selbst einen Kurznachruf geschrieben, ich glaube in der Zeit oder so. Da habe ich diese These aufgestellt, dass sie ihn alle immer beneidet haben, weil er auch so, es war ihm auch so vieles so wurscht, er hatte sowas total Unverschämtes oder so einen Scheiß drauf hatte. Also so, es ist alles nicht das richtige Wort, lassen Sie mich nachdenken. So einen, ihr könnt mir gar nichts, ja? Und das ist in Deutschland auch ganz schön. Das habe ich damals, glaube ich, das kaschubische Erbe genannt. Das war so, das kam von woanders. Das war aus einem anderen Kulturkreis. Auch so eine Frechheit und so eine Skrupellosigkeit. Aber Skrupellosigkeit im Sinne, ich entspreche doch jetzt hier nicht euren Benimmregeln, ja? Viel trinken, viele Weiber und viele Innereien essen, ja? So, das ist Günter Grass. Und das finde ich schon, weil es gibt ja auch in der heutigen Zeit so einen Hang zu diesen Übertretern. Also das Übertreten ist ja sexy geworden. Siehe Donald Trump. Und dann will ich aber doch lieber Günter Grass haben, ne? Als Übertreter, als rumvögelndes Genussmenschmonster. Das ist mir dann echt lieber. Wegzehrung. Mit einem Sack Nüsse will ich begraben sein und mit neuesten Zähnen. Wenn es dann kracht, wo ich liege, kann vermutet werden, er ist das, immer noch er. Dieser unstillbare Hunger nach Leben. Günter Grass und die Arbeit am Vermächtnis. Ein Feature von Beatrice Fassbender und Ulrich Rüdenauer. Es sprachen Katja Birkle und Rudolf Guckelsberger. Ton und Technik Boris Kellenbenz und Claudia Peike. Regie Felicitas Ott. Redaktion Anja Brockert und Frank Hertweg. Produktion Südwestrundfunk 2025.